Wir fühlen uns unverändert mit den Amerikanern durch eine Allianz der Werte verbunden. Wir möchten aber nicht als Statisten behandelt werden, wenn Entscheidungen über Krieg und Frieden anstehen. Schröder sollte Schmidts Artikel auch deshalb aufmerksam lesen, weil er früher oder später darüber zu befinden hat, welche Haltung die Bundesrepublik einnimmt, wenn Bush einen Militärschlag gegen den Irak befiehlt. Dann stellt sich ihm oder Stoiber die Frage, wie die vom Kanzler nach dem 11. September zugesagte uneingeschränkte Solidarität zu definieren ist. Nur ein Gedankenspiel. Wäre Schmidt noch Bundeskanzler, so würde er Deutschland bestimmt nicht mit fliegenden Fahnen in ein kriegerisches Abenteuer führen und der Deutsche Bundestag würde ihm wohl folgen. Es ist an der Zeit, zwischen Amerika, dem die Deutschen viel Dank schulden, und seiner gegenwärtigen Führung zu unterscheiden. Bush, Vizepräsident Cheney und Verteidigungsminister Rumsfeld sind augenscheinlich fest entschlossen, den irakischen Diktator so oder so unschädlich zu machen. Bush hat das versprochen und nun meint er es seiner Reputation schuldig zu sein, dieses Versprechen einzulösen. Da kümmern ihn nicht die Bedenken seines eigenen Außenministers, da schert er sich nicht um die Warnung des UNO-Generalsekretärs Kofi Annan und schon gar nicht hält er sich mit den kritischen Positionen der europäischen Verbündeten auf. Das ist eben doch Texas. George Washington hat in seinem politischen Testament den Landsleuten geraten, sie sollten sich aus den Händeln fremder Nationen heraushalten. Diese Mahnung ihres ersten Präsidenten entsprach bei allen Schwankungen zwischen Internationalismus und Isolationismus stets der Gemütsverfassung der Amerikaner bis zum 11. September. Jetzt verstehen sich die angeblich auch von religiösen Motiven bewegten wichtigsten Figuren in Washington als Herren einer imperialen Macht, die sich im Krieg gegen das schlechthin Böse befindet und die deshalb und ohne Skrupel das Gesetz des Handelns in die eigene Hand nehmen darf. Dass Saddam Hussein ein Sicherheitsrisiko darstellt, wird auch in Europa nicht bestritten. Ob es ratsam ist, ihn mit Gewalt zu entmachten, wird mit triftigen Gründen von fast allen Verbündeten der USA angezweifelt, übrigens auch von urteilsfähigen amerikanischen Generalen. Nur Tony Blair will mitmarschieren, obwohl ihm zu denken geben muss, dass die Mehrheit der Engländer der Meinung ist, dass ihr Land nicht auf Gedeih und Verderb zu Bush halten sollte. Würden unsere Meinungsforscher dieser Tage eine Umfrage unter den Deutschen machen, wäre das Ergebnis ganz ähnlich. Nun heißt es immer wieder, Bush würde von den Deutschen nicht Soldaten verlangen, sondern nur Geld. Das wären ganz sicher viele Milliarden, die wir nicht haben oder jedenfalls für andere und bessere Zwecke ausgeben können als für einen Krieg, der nach Ansicht aller Experten einen anderen Verlauf nehmen würde als der gegen die Taliban. Dieser Krieg würde auch viele amerikanische Opfer kosten. Mir ist noch ein Satz aus dem Mund des Verteidigungsministers Rumsfeld bald nach dem 11. September in Erinnerung. Wo gehobelt wird, fallen Späne, so die sinngemäße Übersetzung. In Schwerin haben Schröder und Chirac vor wenigen Tagen gesagt, eine militärische Operation gegen den Irak brauche ein Mandat der Vereinten Nationen. Ein schöner Spruch. Bush wird da nur lachen. Der Präsident, der wegen seiner unternehmerischen Tätigkeiten in Texas ins Zwielicht geraten ist und von seiner Glaubwürdigkeit einiges verloren hat, wird auch in Zukunft nach der Losung verfahren, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Die Zeit der uneingeschränkten Solidarität ist abgelaufen. Die Zeit der sehr kritischen Solidarität hat begonnen. Das war unsere Kolumne für heute, wie immer am Sonntag, und heute von Klaus Bölling. Er hat sich Gedanken gemacht zum transatlantischen Verhältnis. Und das war es ja auch hier bei uns. Das waren unsere Informationen am Abend. Wir wünschen Ihnen noch, auch im Namen von Redaktion und Technik, einen schönen Abend. Bis demnächst. Auf Wiederhören. Deutschlandfunk, Hintergrundwirtschaft.